1. EU aho soll sich nicht beunruhigen, vertraut auf Gott und vertraut auch auf mich 2. Im Haus meines Vaters gibt es viel Wohnungen, wenn das nicht der Fall wäre, hat ich ug dann gesagt, dass ich hingehe, ug einen Platz vorzubereiten. 3. Und wenn ich gegangen bin und ug einen Platz bereitet habe, wird ich zurückkommen und ug zu mir nehmen, damit auch dort sein, wo ich bin. 4. Und den Weg, wohin ich gehe, kennt 5. Thomas sagt zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, why können wir dann den Weg kennen? 6. Jesus antwortet ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich 7. Wenn mich erkannt hattet, werdet auch meinen Vater kennen. Von nunnen kennt ihn, denn hat ihn je gesehen. 8. Philippus sagt zu ihm, Herr, sehe uns den Vater, und das genet uns 9. Jesus erwidert ihm, so lange sieht bin ich schon bei euch, und du hast mich immer noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Why kannst du dann sagen, sehe uns den Vater? 10. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Wort, die ich zu euch spreche, read ich nicht aus eigener Initiative, sondern der Vater, der in mir wohnt, vollbringt sein Werk. 11. Glaub mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaub wenigstens aufgrund der Werk selbst. 12. Wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird selbst die Werk tun, die ich tue, und sogar noch grosser als dies, denn ich gehe zum Vater. 13. Und was immer in meinem Namen bitten werdet, das Wort ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. 14. Wenn mich etwas bitten werdet, wird ich es tun. 15. Wenn mich lehrt, werdet mein Gebot halten. 16. Und ich werde den Vater bitten und werde euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben wird. 17. Dies ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil es ihn in weder sieht noch kennt. Aber kennt ihn, denn bleibt bei euch und wird in euch sein. 18. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. 19. No noch ein Kurs sieht, und die Welt wird mich nicht mehr sehen, aber werdet mich sehen, denn ich lebe, und auch werdet leben. 20. Und jenem Tag werdet erkennen, dass ich im Vater bin, in mir und ich in euch. 21. Wer mein Gebot hat und es ihn befolgt, der lehrt mich wer mich aber lehrt, wird von meinem Vater geliebt wer denn, und ich werd in leiben und mich im offenbaren. 22. Judas, nicht Iscariot, fragt ihn, Herr, warum willst du dich uns offenbaren, aber nicht der Welt? 23. Jesus antwortet ihm, Wenn jemand mich lehrt, wird mein Wort halten, und mein Vater wird in leiben, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen nehmen. 24. Wer mich nicht lehrt, halt mein Wort nicht. Doch das Wort, das hort, ist nicht mein eigenes, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. 25. Dies habe ich zu euch gesagt, warend ich noch bei euch war. 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird euch als lehren und euch als erinnern, was ich euch gesagt habe. 27. Frieden hinterlass ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe in euch nicht so, why die Welt in gibt. Eu aho soll sich nicht beunruhigen und nicht versagen. 28. Hat gehort, das ich euch gesagt habe, ich gehe weg und ich komme zu euch. Wenn mich leiben werdet euch freuen, das ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. 29. Und nun habe ich es euch gesagt, bever es geschieht, damit glort, wenn es eintritt. 30. Ich werd nicht mehr vlmit euch reden, denn der Herrscher dieser Welt kommt. Hat zwar kein Markt über mich, 31. Aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater lieben gemes dem Auftrag handel, den mir der Vater gegeben hat. State auf, lasst uns von hier weggehen.